Der Zauberberg von Thomas Mann. 7. Teil. Bearbeitung Valerie Stiele. Komposition Michael Riesler. Regie Ulrich Lampen. Jähzorn. Und noch etwas ganz Peinliches. So kam der August und der Jahrestag von Hans Castorps Ankunft hier oben. Der Tag der Ankunft war im Berghof nicht beliebt. Man überging ihn allgemein mit Stillschweigen, und es hätte für ganz und gar ungeschickt und brutal gegolten, jemandem zu sagen, heute sei er 3 Jahre hier. Der Juli war warm und heiter gewesen. Aber mit Anbruch des 9 Monats fiel schlechtes Wetter ein, trübe Nässe, Schneeregen, und dauerte bis in den September hinein. Soll nun das wieder losgehen? Das wäre etwas früh. Es kann nicht endgültig sein. Allerdings gibt es sich eine schauderhaft endgültige Miene. Wenn man bedenkt, dass eben erst Winter war, kann einem wirklich schlecht werden. Normalerweise ist die Welt ja so eingerichtet, wie es den Bedürfnissen des Menschen entspricht und der Lebenslust zukömmlich ist. Das muss man anerkennen. So, findest du? Wenn im Flachland der Sommer kommt oder der Winter, dann ist der vorige Sommer oder Winter genauso lange her, dass Sommer und Winter uns wieder neu und willkommen sind. Bei uns hier oben nun aber ist diese Ordnung gestört. Daraus erklärt sich das Missvergnügen, mit dem du da durch die Scheibe guckst. Danke sehr. Jetzt, wo du es erklärt hast, da bist du so zufrieden, dass du auch mit der Sache selbst zufrieden bist. Nein, Schluss! Das Ganze ist eine ungeheure, ekelhafte Schweinerei. Und wenn du für dein Teil... Bitte sehr, ich jedenfalls... Was hast du denn? Wohin willst du? Ach du lieber Himmel. Es scheint ernster um ihn zu stehen, als ich dachte. Joachim verließ raschen Schrittes das Zimmer, zog zornig die Tür hinter sich zu. Und wenn sich Hans Castorp nicht täuschte, so hatten Tränen in seinen schönen, sanften Augen gestanden. Mir scheint, er ist im Begriffe, zu Taten überzugehen. Ist es möglich, dass er mich allein hier oben lässt? Das wäre doch gar zu toll und schrecklich. Dass ich mit ihm abreise, ist platterdings ausgeschlossen. Das wäre ja für immer und ewig. Noch am selben Nachmittag sollte Hans Castorp über Joachims Pläne Gewissheit erlangen. Und zwar anlässlich der regelmäßigen Monatsuntersuchung, zu der die Vettern wie üblich gemeinsam antraten. Na, Ziemsen, nur immer munter. Ist ja noch nicht alles genauso, wie es im Physiologiebuche steht. Hapert noch da und da, aber darum nur keinen Weltschmerz geblasen. Als Sie herkamen, waren Sie kränker, das kann ich Ihnen schriftlich geben. Und wenn Sie noch 5, 6 Monate, wenn Sie noch ein rundes halbes Jährchen hier oben stramm Gamaschendienst tun, dann sind Sie ein gemachter Mann. Dann können Sie Konstantinopel erobern. Herr Hofrat, ich wollte gehorsamst melden, dass ich mich entschlossen habe zu reisen. Sagen Sie mal, höre ich recht? Sie werfen die Flinte hin? Sie wollen durchbrennen. Wissen Sie, dass das Desertion ist? Das ist nicht meine Auffassung, Herr Hofrat. Ich bin über 1,5 Jahre hier. Ich kann nicht länger warten. Ursprünglich haben Herr Hofrat gesagt, 1/4 Jahr. Dann ist meine Kur immer wieder viertel- und halbjahresweise verlängert worden. Und ich bin immer noch nicht gesund. Ist das mein Fehler? Nein, Herr Hofrat. Aber wenn ich nicht ganz den Anschluss verpassen will, so kann ich meine richtige Genesung hier oben nicht abwarten. Ich muss jetzt hinunter. Ich trete am 1. Oktober als Fahnenjunker bei den 76ern ein. Auf jede Gefahr? Zu Befehl, Herr Hofrat. Na, dann ist gut, Ziemsen. Ist gut, Rühren. Reisen Sie mit Gott. Ich sehe, Sie wissen, was Sie wollen. Sie nehmen die Sache auf sich. Und so viel stimmt, dass es Ihre Sache ist, nicht meine. Von dem Augenblick an, wo Sie sie auf sich nehmen. Selbst ist der Mann. Sie reisen ohne Garantie. Ich stehe für nichts. Aber bewahre, es kann ja ganz gut gehen. Ist ja ein luftiger Beruf, den Sie ergreifen. Kann durchaus sein, dass es Ihnen bekommt, dass Sie sich herausbeißen. Jawohl, Herr Hofrat. Nun? Und Sie, junger Mann aus dem Zivilpublikum, Sie wollen wohl mit? Ich möchte es von Ihrem Votum abhängig machen, Herr Hofrat. Meinem Votum? Schön. Sie können reisen. Das heißt, wieso? Bin ich denn gesund? Ja, Sie sind gesund. Die Stelle links oben ist nicht mehr der Rede wert. Ihre Temperatur passt zwar nicht zu der Stelle, aber woher sie kommt, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ich nehme an, dass sie weiter nichts zu bedeuten hat. Meinetwegen können Sie reisen. Aber, Herr Hofrat, das ist vielleicht im Augenblick nicht Ihr voller Ernst. Nicht mein Ernst? Wieso denn? Was denken Sie denn? Was denken Sie überhaupt so beiläufig von mir, möchte ich wissen? Wofür halten Sie mich? für einen Hüttchenbesitzer. Das verbitte ich mir. Ich bin erstens überhaupt kein Besitzer hier. Ich bin Arzt. Ich bin nur Arzt. Verstehen Sie mich? Ich bin kein Kuppelonkel. Ich bin ein Diener der leidenden Menschheit. Und sollten Sie sich eine andere Auffassung gebildet haben von meiner Person, dann können Sie beide zum Kuckuck gehen. In die Binsen oder vor die Hunde. Ganz nach beliebiger Auswahl. Glückliche Reise! Hast du ihn schon mal so gesehen? Nein, so noch nicht. Das sind so vorgesetzten Anfälle. Das einzig Richtige ist, dass man sie in einwandfreier Haltung über sich ergehen lässt. Hast du gesehen, wie er klein beigab, als er einsah, dass es mein Ernst ist? Man muss nur Schneid zeigen. Nun habe ich sozusagen die Erlaubnis. In 3 Wochen bin ich beim Regiment. Hans Castorp schwieg, während sie auf ihre Zimmer zurückgingen. Er sagte nichts über Joachims Erlaubnis, noch über seine eigene. Von der wäre ja allenfalls auch zu reden. Er machte Toilette zur Liegekur, steckte das Thermometer in den Mund, schlug mit geübten Griffen die beiden Kamelhaardecken um sich und lag dann still auf seinem vorzüglichen Gestuhl in der kalten Feuchte des Frühherbstnachmittags. Es ist also entschieden. Er wird reisen. Aber wie will er dort im Flachland leben? Unter lauter Menschen, die keine Ahnung haben, wie man leben muss. Unmöglich. Ganz unmöglich. Das ist nicht meine Auffassung, sagt er zum Hofrat, als der ihm Desert vorwirft. Und noch dazu reist er ganz kurz vor dem 1. Oktober ab, wo er bekanntlich die braunäugige Marussia zurückkehren soll. Während ich... Nein, er, Hans Castorp, musste warten. Auch wenn von Klaftja Chauchats Rückkehr bei weitem noch nichts verlautete. Er riss das Thermometer aus dem Munde und blickte mit Begierde darauf. 37,8. Fast 9. Du, was zeigt deine Kurve? Ich messe nicht mehr. Na, ich habe Tempus, wie die Stör sagen würde. Denk mal, 37,8? Aber Joachim schwieg. Und auch später sagte er nichts, fragte nicht nach den Entschlüssen des Vetters, stellte nur fest, dass Hans Castorp sich seinen, die Abreise vorbereitenden Schritten nicht anschloss. Wie viel hatte aber auch der gute Joachim mit sich selber zu tun? Schon Tage vor dem selbstgesetzten Termin begann er mit dem Kofferpacken, machte Abschiedsvisite bei Nafta und Settembrini allein. Denn Hans Castorp schloss sich nicht an bei diesem Gange und fragte auch nicht, was Settembrini zu Joachims bevorstehender Abreise und seiner bevorstehenden Nichtabreise gemeint und geäußert hatte. Der Morgen von Joachims Abschied war prächtig. Der erste sonnige nach langer Trübe. Da liegt wirklich eine gewisse Bosheit drin. Ein recht unwirtlicher Schlusseindruck hätte dir die Trennung sicher erleichtert. Dieser Erleichterung bedarf es gar nicht. Außerdem ist es ein vorzügliches Ausbildungswetter. Und drunten kann ich das wohl brauchen. Sonst sprachen sie wenig. Wie alles lag, für jeden von beiden und zwischen ihnen, gab es freilich auch nichts Rechtes zu sagen. Hier bin ich ja damals angekommen. Tja, das bist du. Was geschah sonst noch? Bitte einsteigen. Sie standen beieinander auf dem Bahnsteig, trugen sich gegenseitig letzte Grüße auf, Grüße an die dort unten, an die hier oben, gaben einander die Hand. Hans! Allmächtiger Gott, er redet mich mit Vornamen an. Nicht mit du oder Mensch, wie sie es ihrer Lebtag gehalten hatten, sondern peinlich überschwänglicherweise mit Vornamen. Hans, komm nach. Zerwühlten Herzens stand Hans Castorp noch lange allein und schaute dem Zuge nach. Dann ging er langsam den Weg zurück, den Joachim ihn vor Jahr und Tag geführt hatte. Abgewiesener Angriff. Nach Joachims Weggang hatte Hans Castorp von der Verwaltung einen anderen Platz im Speisesaal zugewiesen bekommen, am ehemaligen Tisch von Settembrini. Dort hatte das etliche Fräulein aus Siebenbürgen ihren Platz, die, wie schon Herr Settembrini geklagt hatte, das Interesse aller Welt für ihren Schwager in Anspruch nahm. Obgleich niemand etwas von diesem Menschen weiß, noch wissen will. Weiter saßen da Herr und Frau Magnus, die Bierbrauers-Ehegatten aus Halle. Geistesöde ging wie ein kellerige Hauch von ihnen aus. und fast noch ausdrücklicher als die ungebildete Stör, stellten sie jene Vereinigung von Krankheit und Dummheit dar, an der Hans Castorp geistigen Anstoß genommen hatte. Krankheit ist doch gewissermaßen etwas Ehrwürdiges. Nur mit zwei Tischgenossen verbanden ihn persönlichere Beziehungen. A.K. Ferge aus Petersburg war der eine, ein gutmütiger Dulder. Der andere, der dünnhaarige, klavierspielende Mannheimer, Ferdinand Wesal, dessen Augen stets mit so trüber Begierde an Frau Chauchats anmutiger Person gehangen hatten. Seit Fasnacht suchte Wesal Hans Castorps Freundschaft mit Zähigkeit und Demut, trug auf gemeinsamen Spaziergängen dessen Überzieher, und dieser duldete nicht nur das dienerische Wesen Wesals, sondern auch sein Gespräch, das häufig um die Frage kreiste, ob es Sinn habe, einer Frau, die nichts von einem wissen wolle, seine Liebe zu erklären. Ich für meinen Teil finde, dass sich unendliches Glück damit verbindet. Und selbst wenn mit der Erklärung alles zu Ende ist, ist der ewige Verlust mit dieser Verzweiflungswonne eines Augenblicks nicht überzahlt. Da wir immer gleich weit entfernt bleiben, unseren Helden besser oder schlechter machen zu wollen, als er war, so sei mitgeteilt, dass als der arme Wesal eines Abends in ihn drang, ihm von den Erlebnissen und Erfahrungen der Faschingsnacht doch um Gottes Willen Näheres zu vertrauen, Hans Castorp ihm mit ruhiger Güte willfahrte, ohne dass dieser gedämpften Szene irgendetwas niedrig-leichtfertiges angehaftet hätte. Und seitdem trug Wesal den Überzieher des freundlichen Hans Castorp mit verdoppelter Hingabe. So viel von Hansens neuer Tischgenossenschaft. Vorübergehend, nur einige Tage lang, war übrigens auch der Platz zu seiner Rechten besetzt. Von einem Gast aus dem Flachlande und Sendboten von dort, wie man sagen mochte. Mit einem Worte, von seinem Onkel, Konsul James Dinappel. Das hat ja kommen müssen. Jetzt, wo Joachim alleine zurückgekehrt ist und der Familie berichtet hat, wie die Dinge hier stehen, war so ein Angriff geradezu überfällig. Er will wohl nach dem Rechten sehen. Gut, schön. Bitte sehr. Er holte den Onkel auf dem Bahnhof ab. Und unter reichem Sternenhimmel fuhren sie zum Berghof hinauf. Den Orion sieht man heute besonders gut. Schau da drüben. Über dem gezackten Gipfel. Und dort die Cassiopeia. Seit wann hast du denn diese genauen Kenntnisse von den Sternen? Die habe ich mir bei den langen nächtlichen Liegekuren auf dem Balkon erworben. Wie? Bei Nacht liegst du auf dem Balkon? Oh ja, das ganze Jahr. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und du wirst es auch tun. Es wird dir gar nichts anderes übrig bleiben. Gewiss, selbstverständlich. Und der Konsul hüllte sich fester in das zoldige Tuch seines Wintermantels, während Hans Castorp ohne Hut und im Anzug neben ihm saß. Dich friert wohl gar nicht. Uns hier oben friert nicht. James Dinappel sah ihn von der Seite an, beunruhigt durch ein unbestimmtes Etwas, von dem er nicht zu sagen wusste, ob es von dem Neffen ausging oder etwa in ihm selbst seinen Ursprung habe. Die Luft ist herrlich. Nicht umsonst ist sie ja weit berühmt. Manchmal freilich bringt sie auch durch einen allgemeinen, organischen An- und Auftrieb die Krankheiten, die jeder Mensch latent in sich trägt, erst zum festlichen Ausbruch. Erlaube mal, hast du gesagt festlich? Allerdings. Aber das ist doch... Hast du nie bemerkt, dass der Ausbruch einer Krankheit eine Art von Körperlustbarkeit darstellt? Gewiss, selbstverständlich. Die Herren speisten im Berghof-Restaurant, nachdem Hans Castorp den Gast in Joachims früheres Zimmer geführt hatte. Sie haben es, nachdem Joachim zur Fahne desertiert ist, mit H2CO ausgeräuchert. Genauso gründlich, als hätte kein Exodus, sondern ein Exitus stattgefunden. Ich verstehe nicht ganz. Was meinst du? Nicht weiter wichtig. Jargon. Ausdrucksweise. Gewiss, selbstverständlich. Ich kann eine Woche hierbleiben. Ich nehme doch an, dass du dann gleich mit mir nach Hause fährst. So gut und gekräftigt, wie du aussiehst. Du redest recht wie eine von unten. Aber es kommt schließlich auf die restlose Heilung an. Gewiss, selbstverständlich. Hofrat Behrens meinte noch ein halbes Jahr. Bist du denn ganz verrückt, Junge? Das ist ja nachgerade schon ein Ferienaufenthalt von 5 Vierteljahren, die du hier verbringst. Und nun noch ein halbes. Allmächtiger Gott, so viel Zeit hat man doch nicht. Ja, Zeit. Was die betrifft, wirst du deine Begriffe hier oben zuallererst revidieren müssen. Ich werde jedenfalls deinetwegen gleich morgen ein ernstes Wörtchen mit dem Hofrat reden. Das tun wir. Onkel James. Doch es vergingen 4 oder 5 Tage, bevor es zu der gewünschten Unterhaltung kam. Und inzwischen musste sich der Sendbote aus dem Flachlande wohl oder übel in die Gebräuche des Berghofs schicken. Gewiss, selbstverständlich. In den Wechsel von Liegekuren, gewaltigen Mahlzeiten und abgemessenem Lustwandel. Er hörte den Neffen von Tuberkelbildung und Verkäsungsprozess reden, von der galoppierenden Form dieses Vorganges, die schon in wenigen Wochen zum Tod führe, von den Leichen, die man praktischerweise im Winter die Bobbahn hinunter befördere, hörte bei Tisch von Pneumotomie und Lungenresektion des Hofrats meisterlich geübtem Handwerk und gab sich alle Mühe, selbst inmitten von Lebensformen, die er unglaublich fand, nichts von seiner Befremdung merken zu lassen. Natürlich, gewiss, selbstverständlich. Erst am 6. Tage bekam James Teenappel seinen Willen. Doch seine Unterredung mit dem Hofrat verlief anders, als er gedacht hatte. Ich? Anämisch? Na und ob? Hochgradig sogar. Ich rate Ihnen dringend, eine Weile hier bei uns auf dem Berghof zu bleiben. Sie können in Ihrem Zustande gar nichts Aufgeweckteres tun, als wenn Sie in den nächsten Monaten leben wie bei leichter Tuberkulosis pulmonum, die übrigens immer vorhanden ist. Gewiss, selbstverständlich. Am Morgen des 7. Tages war der Konsul verschwunden. So, abgereist zu nachtschlafender Zeit. Das scheint mir, hat einer Fersengeld gegeben und ist auf und davon. Na dann, glückliche Reise, Onkel James. So endete der Versuch des Flachlandes, den außen gebliebenen Hans Castorp wieder einzuholen. Der junge Mann machte sich kein Hehl daraus, dass der vollkommene Fehlschlag für sein Verhältnis zu denen dort unten von entscheidender Bedeutung war. Er bedeutete für das Flachland achselzuckend endgültigen Verzicht. Für ihn aber die vollendete Freiheit, vor welcher sein Herz nachgerade nicht mehr erbebte. Operationis Spiritualis. Trotz der Warnungen Settembrinis vor Leonafta hatte Hans Castorp seine Besuche in der seidenen Zelle des Jesuiten fortgesetzt und in Gesprächen von dessen hochmerkwürdigem Werdegang erfahren. Angefangen bei Naftas bescheidener jüdischer Herkunft aus einem kleinen Ort in Galizien. Mein Vater war Schochelt, Schächter, eine Amtsperson, vom Rabbiner geprüft. Bis zu der Bekanntschaft des Jungen mit einem österreichischen Jesuiten. Mein Lehrer und Gönner, Pater Unterpertinger. Die seinem Lebensweg dann die entscheidende Wendung zur Theologie gegeben hatte. Eines Tages, schon stark gegen Weihnachten, während eines Spazierganges, entwickelte sich aus den üblichen Differenzen zwischen den beiden Pädagogen, die miteinander in der Erziehung des jungen Hans Castorp wetteiferten, ein großes Kolloquium über Gesundheit und Krankheit. Eigentlich war der Disput von Karin Karstedt ausgegangen, die vor kurzem gestorben war. Ich hätte gerne an ihrem Begräbnis teilgenommen. Aber die ortsübliche Diskretion hat verhindert, dass ich rechtzeitig davon erfahren habe. Sie müssen wissen, Professore, das Fräulein kam auch in den Genuss der karitativen Betätigung unseres wackeren Ingenieurs. Lieber Himmel, wenn ich nur an die teuren Blumen denke, mit denen Sie diesem ganzen trostlosen und ridikülen Gelichter Devotion erwiesen haben. Sie sind immerhin alle ganz ernsthaft gestorben. Macht Sie das etwa respektabler? Ich bitte Sie, Herr Settembrini. Es gibt doch etwas, was man christliche Reverenz vor dem Elend nennen kann. Oh, aber ja. Im Mittelalter gab es ganz erstaunliche Fälle von frommen Ausschreitungen der Liebestätigkeit. Gerade in der Krankenpflege. Königstöchter, die die stinkenden Wunden von Aussätzigen küssten. Küssten? Sich mit Absicht an Leprakranken ansteckten oder das Wasser tranken, womit sie Alternde gewaschen und danach erklärten, nie habe ihnen etwas so gut geschmeckt. Pfui Teufel! Es ist weniger das physisch Ekelhafte an diesen Vorstellungen, das mir den Magen umkehrt, als vielmehr der monströse Irrsinn, der sich in einer solchen Auffassung von tätiger Menschenliebe bekundet. Dem Himmel sei gedankt, heute sind wir weiter. Ja. Das sind wir wahrhaftig. Denken wir nur an die neuzeitlichen Formen der humanitären Fürsorge. Die siegreiche Zurückdrängung der Seuchen, die Hygiene, die Sozialreformen, die ganzen Errungenschaften der medizinischen Wissenschaft. Mit diesen bürgerlich ehrbaren Dingen wäre den Jahrhunderten, von denen ich sprach, wenig gedient gewesen. Und zwar beiden Teilen nicht. Den Kranken und Elenden so wenig wie den Gesunden und Glücklichen. die sich ihnen um des eigenen Seelenheiles willen milde erwiesen haben. Das muss er erklären. Eine erfolgreiche Sozialreform hätte die Mildtätigen ihres wichtigsten Rechtfertigungsmittels und die Kranken ihres heiligen Standes beraubt. Es lag also durchaus im Interesse beider Parteien, Armut und Krankheit zu erhalten. Ein schmutziger Gesichtspunkt. Und eine Auffassung, deren Albernheit zu bekämpfen ich mir fast zu gut bin. Die Idee vom heiligen Stande, ebenso wie das, was Sie, Ingenieur, unselbstständigerweise über die christliche Reverenz vor dem Elend geäußert haben, ist ja Schwindel. Da hat er mir es wieder einmal gegeben, der Pädagog. Beruht auf fehlerhafter Einfühlung, einem Denk- und Fantasiefehler. Sie machen mich neugierig. Der Gesunde schiebt dem Kranken seine eigene Art zu erleben unter und stellt sich vor, der Kranke sei gleichsam ein Gesunder, der die Qualen eines Kranken zu ertragen hat. Aber das ist völlig irrig. Der Kranke ist ein Kranker mit der Natur und der modifizierten Erlebnisart eines solchen. Die Krankheit richtet sich ihren Mann schon so zu, dass sie miteinander auskommen können. Die Krankheit richtet sich ihren Mann schon so zu, dass sie miteinander auskommen können. Es gibt da sensorische Herabminderungen, Ausfälle, geistige und moralische Anpassungs- und Erleichterungsmaßnahmen der Natur. Das beste Beispiel ist all dies Brustkrankengesindel hier oben. Mit seinem Leichtsinn, seiner Dummheit und Liederlichkeit und seinem Mangel an gutem Willen, gesund zu werden. Wieder einmal seine alte Leier. Sie geben sich alle Mühe, die Krankheit tunlichst zu entehren und zu verkleinern, Herr Settembrini. Eine bemerkenswerte Selbstentäußerung, wenn man bedenkt, dass Sie ja selbst krank sind. Allerdings wäre Ihre Achtung und Andacht vor dem Leibe nur gerechtfertigt, wenn der Leib sich noch in seinem gottesursprünglichen Zustand befände, also im Zustand vor der Erbsünde. Erbsünde? Gottesursprünglich? Das sind Begriffe aus einer Welt, der die Sonne der Vernunft und Menschlichkeit noch nicht aufgegangen ist. Und was meine persönliche Verfasstheit angeht, Sie haben recht, Herr Nafter. Ich bin selbst krank, doch ich habe glücklicherweise meinen Geist gesund und unverpestet genug erhalten, um Ihren pfäffischen Anschauungen immer wieder einmal die Spitze zu bieten. Mit froststarren Mienen und der persönlichsten Angelegenheit stritten Settembrini und Nafter um ihre Prinzipien. Wobei es öfter geschah, dass sie sich nicht aneinander, sondern an Hans Castorp, der zwischen ihnen ging, wandten. Man muss zugeben, beide haben stichhaltige Argumente. Die Debatte sprang auf dinglichere Gegenstände ab, behandelte nacheinander die Probleme der körperlichen Züchtigung und der Todesstrafe. Barbarisch! Wo bleibt da die Menschenwürde? Was faseln Sie da von Menschenwürde? Unsere wahre Würde beruht im Geiste und nicht im Fleische. Und da die Menschenseele nur allzu sehr dazu neigt, ihre ganze Lebenslust aus dem Leibe zu saugen, so sind Schmerzen, die man diesem zufügt, ein durchaus empfehlenswertes Mittel, ihr die Lust am Sinnlichen zu versalzen. Neue Schlag- und Stichworte. Settembrini feierte die Leichenverbrennung als würdige und hygienische Vorstellung, Nafter die Folter als vernunftgeboten und als Ergebnis rationalen Fortschritts. Sie selbst führen doch ständig den Fortschritt im Munde, Herr Settembrini. Davvero? E criminoso! Es ist kriminell, wie Sie hier reden. Alles Blendwerk, Rabulistik, Weltverwirrung, was Sie da behaupten. Nicht nur gegeneinander, sondern auch durcheinander ging es zwischen den beiden Disputanten. Und nicht nur wechselseitig widersprachen sie sich, sondern sie lagen im Widerspruch auch mit sich selbst. Die Gestalt. Der Logos. Die Vernunft. Die Passion. Das Objekt. Das Ich. Die Kunst. Die Kritik. Die Natur. Der Geist. Was für eine heillose Konfusion. Man weiß nicht mehr, wer von beiden eigentlich der Fromme und wer der Freie ist. Ich verbiete Ihnen ein für allemal, sich einen Individualisten zu nennen, Settembrini. Sie sind auf eine schäbige Lebensbürgerlichkeit und Sittlichkeit eingeschworen, die nichts als nützlich ist und nur dazu da, dass man alt und glücklich, reich und gesund damit wird und damit punktum. Und diese Vernunfts- und Arbeitsphilisterei in ihrem ganzen monumentalen Biedersinn gilt Ihnen als Ethik. Sie sagen das? Ausgerechnet Sie? Als Angehörige eines Ordens, dessen Erziehungsprinzipien auf die kritische Würde des Einzelwesens wahrhaftig nicht viel Bedacht nehmen. Absoluter Befehl, eiserne Bindung, Vergewaltigung, Gehorsam, Terror! Sie haben Angst vor dem absoluten Geist, mein Herr. Darum wollen Sie den Geist partout auf den demokratischen Fortschritt festlegen. Und Sie werfen alles zusammen! Gott und Teufel, Heiligkeit und Missetat! Und kennen keine Wertschätzung, kein Vernunfturteil und keinen Willen! Man war miteinander bis zum Berghof hinaufgegangen. Dann hatte Hans Castorp Nafta und Settembrini bis vor ihr Häuschen zurückbegleitet. Und dort stand man noch lange im Schnee, indes die beiden sich weiterstritten. Pädagogischerweise, natürlich. Und um die Bildsamkeit lichtsuchender Jugend zu bearbeiten. Schließlich trennte man sich. Hans Castorp wandte sich seiner Heimstätte zu. Und die beiden pädagogischen Wetteiferer mussten zusammen ins Häuschen gehen. Der eine in seine seidene Zelle, der andere in sein bescheidenes Humanistenstübchen mit Stehpult und Wasserflasche. Schnee. In diesem Winter gab es Schnee. So kolossal viel Schnee, wie Hans Castorp in seinem Leben noch nicht gesehen hatte. Es schneite Tag für Tag und die Nächte hindurch, dünn oder in dichtem Gestöber, aber es schneite. Um Mittag, wenn die Sonne halb durchbrechend den Nebel in Bläue zu lösen versuchte, war das Bild der Welt märchenhaft, kindlich und komisch. Dicke wie aufgeschüttelte Kissen auf den Zweigen der Bäume, die Buckel des Bodens, das hockende, versunkene, possierlich vermummte der Landschaft. Eine Gnomenwelt, wie aus dem Märchenbuch. Hans Castorp liebte das Leben im Schnee. Doch er war der Promenaden auf den wenigen notdürftig freigehaltenen Wegen, die von Gesunden und Kranken, Einheimischen und Hotelgästen dicht begangen waren, übersatt. Daher beschloss er eines Tages, sich ein paar Skier zu kaufen und ihren Gebrauch zu erlernen. Was für ein exzellenter Plan! Den Hofrat brauche ich erst gar nicht, um Erlaubnis zu fragen. Sportliche Betätigung ist hier oben ja prinzipiell verboten. Aber ja doch, ja, Ingenieur, um Gottes Willen. Fragen Sie niemanden und tun Sie es einfach. Ihr Gutengel hat Ihnen das eingeflüstert. Tun Sie es sofort, bevor diese gute Lust Sie wieder verlässt. Keine Sorge, sie wird mich nicht verlassen. 2 Jahre hier und noch dieses einfallsfähig. Ah, nein, Ihr Kern ist gut. Man hat keinen Grund, an Ihnen zu verzweifeln. Besten Dank, Herr Settembrini. Sie kaufen diese Schneeschuhe, Sie lassen sie zu mir schicken, Sie holen sie von dort, um sich darauf zu üben, und Sie gleiten dahin. Ganz so geschah es. Fern von dem Gewimmel der Übungsplätze, an einem fast baumfreien Abhang, nicht weit hinter Sanatorium Berghof, begann Hans Castorp alltäglich auf seinen Brettern herumzustümpern. Wobei das eine und andere Mal Herr Settembrini aus einiger Entfernung ihm zuschaute, auf seinen Stock gestützt, die Füße anmutig gekreuzt. Bravo, bravo! Sehr gut machen Sie das. Dieser Schwung war ganz ausgezeichnet. Hans Castorp erfuhr, dass man eine Fertigkeit rasch gewinnt, deren man innerlich bedürftig ist. Was er brauchte, war in ein paar Tagen erlernt. Schließlich erhebe ich keinen Anspruch auf Virtuosentum. Und so sah ihn Herr Settembrini eines Tages im weißlichen Nebel verschwinden, woraufhin er sich pädagogisch befriedigt nach Hause wandte. Aber seien Sie vernünftig, Ingenieur, hören Sie, nicht übertreiben. Keine Sorge, bis später. Schon recht, du pädagogischer Teufel, mit deiner Vernunft. Übrigens habe ich dich gern. Du bist zwar ein Windbeutel und Rehorgelmann, aber du meinst es gut. Jedenfalls bist du mir lieber als der scharfe kleine Jesuit mit seiner Blitzbrille, obgleich er fast immer recht hat, wenn ihr euch zankt, euch pädagogisch um meine arme Seele rauft, wie Gott und Teufel um den Menschen im Mittelalter. Es war schön im winterlichen Gebirge und Hans Castorp freute sich der erwünschten Einsamkeit. Die Stille, wenn er regungslos stehen blieb, um sich selbst nicht zu hören, war vollkommen. Eine wattierte Lautlosigkeit, unbekannt, nie vernommen, sonst nirgends vorkommen. Da war kein Windhauch, der die Bäume auch nur aufs Leiseste gerührt hätte. Kein Rauschen, nicht eine Vogelstimme. Es war das Urschweigen, das Hans Castorp belauschte. Nein, diese Welt hat nichts Wirkliches. Sie ist eher gleichgültig, tödlich und empfängt den Besucher auf eigene Rechnung und Gefahr. Ich erinnere mich, auf Sylt habe ich ähnlich Bedrohliches erlebt, wenn die mächtige Brandung des Nordmeeres heranrollte, als stünde man vor einem Löwenkäfig, hinter dessen Gitter die Bestie ihren Rachen mit den fürchterlichen Reißzähnen öffnet, um einen zu verschlingen. Ja, vom Meer her kannte der junge Mann das Begeisterungsglück leichter Liebesberührungen mit Mächten, deren volle Umarmung vernichtend sein würde. Was er aber bisher nicht gekannt hatte, war die Neigung, diese begeisternde Berührung mit der tödlichen Natur so weit zu verstärken, dass die volle Umarmung drohte, sich so weit ins Ungeheuerliche vorzuwagen, bis der Verkehr das Kritische streife und ihm kaum noch beliebig Grenzen zu setzen waren. Mit einem Worte, Hans Castorp hatte Mut hier oben. Wenn Mut vor den Elementen nicht stumpfe Nüchternheit im Verhältnis zu ihnen, sondern bewusste Hingabe und aus Sympathie bezwungenen Todesschrecken bedeutet. Sympathie? Allerdings, Hans Castorp hegte Sympathie mit den Elementen in seiner schmalen, zivilisierten Brust. Und da war ein Zusammenhang dieser Sympathie mit dem neuen Würdegefühl, dass ihm eine tiefere, weniger hotelbequeme Einsamkeit nicht nur aus meiner Balkonloge heraus hatte wünschenswert erscheinen lassen. Vom Balkon aus hatte er das hohe Nebelgebirg, den Tanz des Schneesturms betrachtet und sich seines Gaffens über die Brustwehr des Komforts hin in seiner Seele geschämt. Darum habe ich Skilaufen gelernt. Wenn es ihm nicht geheuer war dort in der Größe, der schneienden Totenstille, und das war es dem Kind der Zivilisation durchaus nicht. Nun, so hatte er vom Nichtgeheuren längst mit Geist und Sinn gekostet. Ein Kolloquium mit Nava und Settembrini ist auch nicht just das Geheuerste. Jedenfalls kann es genauso ins Weglose und Hochgefährliche führen. Kein Gipfel, keine Gradlinie war sichtbar. Es war das dunstige Nichts, gegen das Hans Castorp sich emporschob. Und seine Einsamkeit, ja Verlorenheit, war, ehe er es gedacht, so tief, wie ich es mir nur habe wünschen können. Manchmal blieb er stehen, stieß das obere Ende seines Skistockes in den Schnee und sah zu, wie blaues Licht aus der Tiefe des Loches dem Stabe nachstürzte, wenn er ihn herauszog. Es war so ein eigentümliches, zartes Berg- und Tiefenlicht. Grünlich-blau, eisklar und doch schattig. Geheimnisvoll anziehend. Es erinnerte ihn an das Licht und die Farbe gewisser Augen, schicksalblickender Schrägaugen. Tatarenschlitze und Steppenwolfslichter, hat Settembrini sie genannt. Hier hast du den Bleistift. Aber sieh dich vor, er ist zerbrechlich. In einiger Entfernung war ein Wald. Ach. Hans Castorp wandte sich dorthin, um statt weißlicher Transzendenz ein irdisches Ziel vor Augen zu haben. Und fuhr plötzlich ab, ohne dass er im geringsten eine Geländesenkung hatte kommen sehen. Die Blendung verhinderte jedes Erkennen der Bodengestaltung. Alles verschwamm vor den Augen. Und es sieht nach noch mehr Schnee aus. Auf die Gefahr, sich zu verspäten, strebte er tiefer ins wilde Schweigen, ins Nichtgeheure, für nichts Gutstehende hinein. Ungeachtet, dass die Beklommenheit seines Inneren zur wirklichen Furcht wurde angesichts der mit einem Mal vorzeitig zunehmenden Himmelsdunkelheit. Wenn ich jetzt sofort umkehre und immer bergab fahre, bin ich rasch im Tal. Zu rasch sogar. Ich hätte dann die Zeit hier nicht wirklich ausgenutzt. Freilich, falls mich das Schneeunwetter wirklich überrascht, steht es mit dem Heimweg wohl vorderhand nicht zum Besten. Soll ich aber deshalb vorzeitig die Flucht ergreifen? Er hatte eben wieder angefangen zu steigen, als Schneefall und Sturm losgingen, dass es eine Art hatte. Hallo! Der Wind schneidet ja wie mit Messern ins Fleisch. Ich wünschte, ich hätte nicht nur meine wollene Weste an, sondern am besten 7 Pelze übereinander. Ob ich doch besser umkehre? Nein, dann kriege ich den Wind nur von vorn. Die dreinfahrenden Eisböen machten ihm die Ohren mit scharfem Schmerze brennen, lähmten die Glieder und ließen seine Hände ertauben. Der Schnee wehte ihm hinten in den Kragen und schmolz ihm den Rücken hinunter, legte sich ihm auf die Schultern und bedeckte seine rechte Flanke. Ich soll hier wohl zum Schneemann erstarren. So wendete er sich schließlich doch um, aber der Gegenwind verschlug ihm sofort den Atem. Jeden Augenblick war er zum Haltmachen gezwungen. Erstens, um hinter dem Sturme Luft zu schöpfen, und dann auch, weil er nichts vor weißer Verfinsterung und sich vor dem Anrennen an Bäume, dem Geworfenwerden durch Hindernisse, hüten musste. Es ist das Nichts. Das weiße, wirbelnde Nichts. Nur zuweilen tauchten gespenstische Schatten der Erscheinungswelt auf. Ein Latschenbusch. Eine Fichtengruppe. Ein Schuppen. Er ließ ihn liegen, suchte über die Halde hin seinen Rückweg. Doch bald schien es ihm, als sei mit dem Grund und Boden nicht alles in Ordnung, als habe er nicht den richtigen unter den Füßen. Die ebene Strecke war zu kurz. Dass ich jetzt schon wieder steige, geht nicht mit rechten Dingen zu. Offenbar hatte der Sturm, der von Südwest aus der Gegend des Talausgangs kam, ihn mit seinem wütenden Gegendrucke abgedrängt. Es war ein falsches Fortkommen schon längere Zeit, mit dem er sich abmattete und sich nur immer tiefer ins gleichgültig Bedrohliche hineinarbeitete. Na sowas! Pathetischer drückte er sich nicht aus, obgleich es ihm einen Augenblick war, als griff er eine eiskalte Hand nach seinem Herzen. Doch er sah ein, dass er kein Recht hatte auf große Worte und Gebärden, da alle Bedenklichkeiten der Lage auf seine eigenste Rechnung kamen. Was nun? Hier schräg hinunter und fortan hübsch der Nase nach, immer genau gegen den Wind. Das ist zwar leichter gesagt als getan, aber geschehen muss etwas. Ich kann mich nicht hinsetzen und warten, denn dann werde ich zugedeckt vom Schnee. Und Settembrini, wenn er kommt, um nach mir zu sehen, findet mich hier mit Glasaugen hocken, eine Schneemütze schief auf dem Kopf. Da spreche ich doch tatsächlich laut mit mir selbst und ziemlich sonderbar noch dazu. Ihm schien, er faselte und war nicht ganz klar im Kopf. Nun ja, das ist eben die Erlebnisart von einem, der im Gebirge in einen Schneesturm gerät und nicht mehr heimfindet. Wer nachher davon hört, stellte sich grässlich vor, vergisst aber, dass die Krankheit, und meine Lage ist ja gewissermaßen eine Krankheit, sich ihrem Mann schon so zurichtet, dass sie miteinander auskommen können. Es gibt da sensorische Herabminderungen, Ausfälle, geistige und moralische Anpassungsmaßnahmen der Natur. Sie sind gut gemeint und eine Wohltat, sofern man eben nicht heimkommen soll, sind aber sehr schlimm gemeint und äußerst bekämpfenswert, sofern von Heimkommen überhaupt noch die Rede ist. Wie bei mir. Aber ich denke nicht daran, mich hier von blödsinnig regelmäßiger Kristallometrie zudecken zu lassen. Er fuhr ab bei schrägem Gegenwinde. Und obgleich er das vorderhand nicht hätte tun dürfen, war es für den Augenblick das bequemste. Weiter unten werde ich dann schon wieder Richtung nehmen. Und das tat er oder glaubte es zu tun. Oder noch bedenklicher, es fing an, ihm gleichgültig zu werden, ob er es tat oder nicht. Wunsch und Versuchung, sich niederzulegen und zu ruhen, beschlichen seinen Sinn, obgleich er aus mancherlei Überlieferung ziemlich genau Bescheid wusste, wie man erfriert. Nein, ich will nicht! Ich will mich nicht niederlegen! Er sah nichts, aber er kämpfte und kam von der Stelle. Zuweilen erkannte er etwas durch seine verklebten Lider, Fichten, die zusammentraten, einen Bach oder Graben. Und als zur Abwechslung wieder einmal bergab mit ihm ging, gewahrte er vor sich in einiger Ferne, freischwebend, gleichsam im fegenden Schleiergewirr, den Schatten einer menschlichen Baulichkeit. Ein Haus. Vielleicht sind Menschen dort. Dann kann ich bei ihnen das Ende des Wetters abwarten. Er hielt auf das chimärische, oft ganz im Wetterdunkel verschwindende Etwas zu und hatte noch einen kräfteverzehrenden Aufstieg gegen den Wind zu überwinden, ehe er es erreichte. Nein, das ist doch des Teufels. Das ist hier die Hütte, an der ich vorhin schon vorbeigekommen bin. Offenbar bin ich einfach eine Stunde lang im Kreise gefahren. Der einsame Schuppen war unzugänglich, die Tür verschlossen. Dennoch beschloss Hans Castorp, vorderhand hier zu bleiben, denn das vorstehende Dach gewährte einigen Schutz gegen den Sturm. So kann ich notfalls die ganze Nacht stehen, wenn ich mir zwischendurch etwas Bewegung mache. Wie spät ist es denn? 16:30? Verdammt. So viel war es ja beinahe schon, als das Wetter losging. Ist es möglich, dass das Herumirren kaum eine Viertelstunde gedauert hat? Er nahm einige Schlucke aus einem Fläschchen mit Portwein, das er bei sich führte, und sie zeitigten sofort eine Wirkung, ganz ähnlich derjenigen in der Faschingsnacht. Vergessen Sie nicht, mir meinen Bleistift zurückzugeben. Dass ich mich überhaupt dabei aufhalte, während doch die Tatsache viel vordringlicher ist, dass mein linkes Bein, gegen das ich mich stütze, auffallend an das hölzerne Stelzbein von Settembrinis Drehorgel erinnert, dass er immer mit dem Knie vor sich herstößt, über das Pflaster hin, wenn er näher unter das Fenster tritt und den Sammethut hinhält, damit das Mägdlein droben ihm etwas hineinwirft. Ei, ei, ei, la, la, la. Du süßes Käferchen, willst du die meine sein? Er tat einen Schritt vorwärts, aber sofort hieb der Wind wie mit Sensen auf ihn ein und trieb ihn an die schützende Wand zurück. Jolie bourgeois à la petite tache humide. Ist das wahr? Liebst du mich so sehr? Die vielen Bäume. Das lebendige Klima der Lebendigen. Wie es duftet. Wie schön. Es war ein Park, der unter ihm lag, unter dem Balkon, auf dem er wohl stand. Ein weiter, üppig grünender Park von Laubbäumen, sacht mit den Wipfeln rauschend. Darüber spannte sich ein Regenbogen, feucht schimmernd mit allen seinen Farben, die satt wie Öl ins dichte, blanke Grün herniederflossen. Das ist ja wie Musik, wie lauter Harfenklang, mit Flöten untermischt und Geigen. Wie alles zauberisch verschwimmend darin untergeht, sich verwandelt, neu entfaltet. Was für eine Seligkeit von Licht. Die sonnige Landschaft, auf die Hans Castorp blickte, öffnete sich in wachsender Verklärung. Sie war weit und breit bevölkert. Jünglinge tummelten Pferde, trieben sie, sattellos reitend, ins Meer hinein, wobei die Muskeln ihrer Rücken unter der goldbraunen Haut in der Sonne spielten. An einer wie ein Bergsee die Ufer spiegelnden Bucht war Tanz von Mädchen. Kinder spielten und jauchzten zwischen den Wellenbrechern. Paare, die Schläfen lieblich aneinander gelehnt, ergingen sich entlang des Ufers. Überall regten sich verständig heitere, schöne junge Menschen. Ja, nicht nur Wohlgestalt, auch klug und liebenswürdig von innen heraus. Das ist es, was mich so rührt und ganz verliebt macht. Der Geist und Sinn, der ihrem Wesen zugrunde liegt, indem sie miteinander sind und leben. Dabei eine Würde und Strenge sogar, doch ganz ins Heitere gelöst. Er wurde des Schauens nicht satt und fragte sich doch beklommen, ob ihm das Belauschen dieses sonnig gesitteten Glückes denn auch erlaubt sei. Ein schöner Knabe hielt sich gerade unter Hans Castorps Sitz von dem Gefährten abseits. Der schöne Knabe. Er wandte den Blick zu ihm hinauf und seine Augen gingen zwischen dem Speer und den Bildern des Strandes hin und her. Plötzlich aber blickte der Knabe über ihn hinaus ins Weite. Und augenblicklich verschwand aus seinem schönen kindlichen Gesicht das Lächeln. Er stand in seiner Miene ein Ernst. Ganz wie aus Stein. Ausdrucklos, unergründlich, eine Todesverschlossenheit, vor der Hans Castorp der blasse Schrecken ankam. Auch er sah rückwärts. Mächtige Säulen, aus zylindrischen Blöcken getürmt. Die Säulen eines Tempeltors, auf dessen Stufen er saß. Schweren Herzens stand er auf, ging in den tiefen Torweg hinein, bis vor ihm der Tempel lag, massig, graugrünlich verwittert. Est-ce que c'est vrai que tu m'aimes tant? Immer angst- und ahnungsvoller erkletterte Hans Castorp die hohen Stufen und fand sich, wo die Säulenreihen auseinander traten, vor der Tempelkammer. Und die Knie wollten dem Armen brechen von dem, was er darin erblickte. Zwei graue Weiber. Halbnackt, zottelhaarig, mit hängenden Hexenbrüsten und fingerlangen Zitzen, hantierten zwischen flackernden Feuerpfannen. Über einem Becken zerrissen sie ein kleines Kind, zerrissen es in wilder Stille mit den Händen und verschlangen die Stücke, dass die spröden Knöchlein ihnen im Maule knackten und das Blut von ihren wüsten Lippen troff. Ah! Er wollte die Hände vor Augen schlagen. Kann nicht! Er wollte fliehen. Kann nicht! Da hatten sie ihn schon gesehen bei ihrem gräulichen Geschäft. Sie schüttelten die blutigen Fäuste nach ihm und schimpften stimmlos, aber mit letzter Gemeinheit. Verzweifelt wollte er sich von der Stelle reißen. Und so, wie er dabei an der Säule in seinem Rücken seitlich hingestürzt, so fand er sich von kaltem Grausen noch ganz umklammert, an seinem Schuppen im Schnee liegend wieder. Dachte ich's doch, dass das geträumt war. Im Grunde wusste ich's die ganze Zeit. Und alles habe ich mir selbst gemacht. Schönes wie scheußliches. Wie kann man aber sowas wissen und sich machen? Sich so beglücken und ängstigen? Woher habe ich den schönen Inselgolf? Und dann den Tempelbezirk, wohin die Augen des Knaben mich wiesen? Man träumt nicht nur aus eigener Seele. Möchte ich sagen, man träumt anonym und gemeinsam. Wenn auch auf eigene Art. Die große Seele, von der du nur ein Teilchen bist, träumt wohl mal durch dich von Dingen, die sie heimlich immer träumt. Von ihrer Jugend, ihrer Hoffnung, ihrem Glück und Frieden und ihrem Blutmahl. Da liege ich an meiner Säule und habe noch die wirklichen Reste meines Traumes im Leibe. Das eisige Grauen vor dem Blutmahl und auch die Herzensfreude an dem Glück der Menschheit. Es kommt mir zu, behaupte ich, ich habe verbriefte Rechte, hier zu liegen und dergleichen zu träumen. Ich habe viel erfahren bei denen hier oben. Ich war mit Nafta und Settembrini im hochgefährlichen Gebirge. Ich weiß alles vom Menschen. Ich habe sein Fleisch und Blut erkannt. Ich habe der kranken Klavdia Schibislav Hippes Bleistift zurückgegeben. Wer aber den Körper, das Leben erkennt, erkennt den Tod. Nur ist das nicht das Ganze. Man muss die andere Hälfte dazuhalten. Das Gegenteil. Mir träumte vom Menschen und seiner höflich verständigen und ehrerbietigen Gemeinschaft, hinter der im Tempel das grässliche Blutmahl sich abspielt, waren sie so höflich und reizend zueinander, die Sonnenleute. Im Hinblick auf eben dies Grässliche? Ich will es mit ihnen halten, in meiner Seele. Und nicht mit Nafta. Übrigens auch nicht mit Settembri. Sie sind beide Schwätzer. Der eine ist wollüstig und boshaft. Und der andere bläst immer nur auf dem Vernunfthörnchen. Es ist Philisterei und bloße Ethik. Irreligiös. So viel ist ausgemacht. Die beiden Pädagogen. Ihr Streit und ihre Gegensätze sind selber nur ein Mischmasch. Tod oder Leben, Krankheit, Gesundheit, Geist und Natur, sind das wohl Widersprüche? Sind das Fragen? Nein, es sind keine Fragen. Der Mensch ist Herr der Gegensätze. Sie sind durch ihn. Ich will dran denken. Ich will gut sein. Ich will dem Tode keine Herrschaft einräumen über meine Gedanken. Denn darin besteht die Güte und Menschenliebe. Und in nichts anderem. Der Tod ist eine große Macht. Aber die Liebe steht dem Tod entgegen. Nur sie, nicht die Vernunft, gibt gütige Gedanken. Ich will dran denken. Ich will dem Tode Treue halten in meinem Herzen, doch mich hell erinnern, dass Treue zum Tode und Gewesenen nur Bosheit und finstere Wollust und Menschenfeindschaft ist, wenn sie unser Denken bestimmt. Der Mensch soll um der Güte und der Liebe willen dem Tode keine Herrschaft einräumen über seine Gedanken. Das weiß ich jetzt für immer. Hans Castorp zog, riss, stürzte und turnte sich empor. Er stampfte mit den Brettern den Schnee, schlug sich die Arme um die Rippen und schüttelte die Schultern. Am Himmel zeigte sich blasses Blau zwischen schleierdünnen Wolken, die die schmale Sichel des Mondes enthüllten. Kein Sturm? Kein Schneefall mehr? Die Bergwand drüben mit dem tannenrauen Rücken war voll und klar zu sehen, lag in Frieden. Schatten reichte bis halb hinauf, Die obere Hälfte war aufs zarteste Rosa belichtet. Wie spät ist es? Noch nicht einmal 5 Uhr. Erstaunlich. Kann es denn sein, dass ich nur 10 Minuten oder etwas länger hier im Schnee gelegen und mir so vieles an Glücks- und Schreckensbildern und waghalsigen Gedanken vorgefabelt habe? Es gab nichts, was ihn gehindert hätte, nach Hause zu laufen. Und das tat er denn. Um 5:30 Uhr war Hans Castorp im Ort, wo er seine Skibretter unterstellte. Eine Stunde später umschmeichelte ihn die hochzivilisierte Atmosphäre des Berghofs. Beim Abendessen griff er gewaltig zu. Was er geträumt, war im Verbleichen begriffen. Was er gedacht, verstand er schon an diesem Abend nicht mehr so recht. Der Zauberberg von Thomas Mann. Bearbeitung Valerie Stiegele. 7. Teil. Erzähler Udo Samel. Hans Castorp, Konstantin Graudus. Joachim Ziemsen, Hans-Werner Mayer. Lodovico Settembrini, Felix von Manteuffel. Leo Nafta, Hans Krämer. Hofrat Behrens, Friedhelm Tock. James Tinapel, Peter Röhring. Und andere. Streichquartett: Willi Lehmann, Emre Tamer, Vincent Royer, Susanne Eichmüller. Drehorgel: Pierre Charreal. Ton und Technik: Angelika Haller, Wilfried Hauer, Susanne Herzig und Hans Scheck. Regieassistenz: Christiane Klenz, Anja Scheifinger. Komposition: Michael Riesler. Regie: Ulrich Lampen. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2000.